Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Vergiss mein Nicht von Michel Gondry. Zuallererst muss ich eine Sache aus dem Weg räumen, und zwar den Titel dieses Films. Vergiss mal nicht, klingt natürlich super schnulzig und kitschig. Und ja, wir sind wieder in einem weiteren Kapitel aus unserer Reihe Love Stories, Liebe, Film, wie wird das erzählt, was gibt es da auch für unterschiedliche Geschichten. Und Vergiss mal nicht eben klingt erstmal nach dem schnulzigsten Film überhaupt. Aber der Film trägt im Englischen einen völlig anderen Titel, dort wo er eigentlich herkommt aus dem englischsprachigen Raum. Und zwar heißt er dort Eternal Sunshine of the Spotless Mind, was ein super schöner, poetischer und auch mysteriöserer Titel ist. Vergiss mir nicht, klingt eben so nach einer ganz klassischen Nicholas Sparks-Verfilmung von zwei Liebenden, die sich verloren haben, aus den Augen verloren haben und sich wiederfinden müssen. Nicht, dass das verwerflich ist, das kann man genauso gut mögen. Ich möchte hier nicht Teile des Genres bashen, aber eben gerade in dieser Reihe möchte ich ja Filme zeigen, die ein bisschen außergewöhnlich sind, die Sachen auch auf eine sehr kreative Weise anpacken. Und tatsächlich war dieser Film hier der ausschlaggebende Punkt, um diese Reihe zu machen. Denn, vergiss mal nicht, ich nenne ihn jetzt einfach weiter beim deutschen Titel, der kam tatsächlich dieses Jahr das erste Mal auf Blu-ray bei uns in Deutschland raus. Dabei ist der Film aber von 2004, also ist wirklich schon richtig alt eigentlich. Und es gab ihn immer nur auf DVD. Und wahrscheinlich werden jetzt ganz viele erstmal sagen, ja, DVD, Blu-ray, whatever, ist ja irgendwie das Gleiche. Besser diskutieren wir jetzt nicht über die Qualitäten von HD und Nicht-HD-Bildern. Das ist auch echt eigentlich egal. Für mich persönlich war es halt wichtig. Ich stelle gerade meine ganze Filmsammlung, stelle ich um auf Blu-ray, endlich mal. Und eben das, es gab so ein paar Filme, die konnte ich nicht ersetzen, sondern da hatte ich immer die DVD im Regal stehen. Und das sticht auch so raus, weil DVDs sind halt immer länger, also die Hüllen sind länger als die Blu-ray-Hüllen. Und deswegen sticht das so richtig klar raus, wo meine DVDs noch stehen. Und ich habe nie verstanden, wieso dieser Film nicht auf Blu-ray bei uns erschienen ist. Klar, er ist jetzt nicht der größte Mainstream-Hit, also die meisten vielleicht sogar, die das jetzt hören, kennen diesen Film gar nicht, aber er ist eigentlich ein sehr beliebter Film also für Leute, die eben künstlerisch anspruchsvolle Filme mögen, die eben so ein bisschen die kreativen Sachen auch suchen, und er ist auch hochkarätig besetzt. In dem Film spielen Jim Carrey und Kate Winslet mit, und ich weiß, bei diesen Namen, das passt erstmal nicht zusammen, wenn man das hört. So, Jim Carrey verbindet man am ehesten mit Klamauk, mit sehr albernen, sehr absurden Performances auch. Also er spielt eigentlich immer Figuren, die over the top sind und völlig überdreht. Und Kate Winslet kennen alle aus Titanic. Und sie hat eigentlich immer nur anspruchsvolle Sachen gemacht. Also es gibt da ganz wenig Ausnahmen nur. Also bei ihr muss immer alles eigentlich, ja, Oscar-würdig fast schon sein, wenn sie eine Rolle anpackt. Und sie ist eben dementsprechend ja auch schon geehrt worden mit einem Oscar. Also eine ganz hochkarätige Schauspielerin, jetzt mal im ernsten Bereich. Und Jim Carrey eben kennt man eben eher als albernen Typen. Und die beiden spielen hier ein Paar in Vergissmeinnicht, und zwar Joel und Clementine. Ja, sie heißt tatsächlich Clementine. Und die beiden, ja, sind eben ein Paar und, ja, verarbeiten ihre Beziehung auf eine sehr abgefahrene Art und Weise, denn sie trennen sich. Und in dieser Geschichte, das spielt eigentlich in unserer Realität, sage ich mal, es ist jetzt nicht harte Science-Fiction oder so, aber das Einzige, was abweicht von unserer Realität, ist die Tatsache, dass es eine Firma gibt, die uns Erinnerungen vergessen lassen kann. Ganze Persönlichkeiten tatsächlich. Und das ist die Lacuna Incorporated. Und genau darum geht es in diesem Film. Eigentlich ist es schwierig, überhaupt was über den Film zu erzählen, weil man automatisch Sachen vorweggreift. Es ließ sich hier nicht vermeiden. Also ich werde generell den ganzen Film auch spoilern müssen, um wirklich über ihn reden zu können. An sich ist es ein Film, der super toll ist, ihn blind zu gucken. Und wenn ich eine Sache noch, bevor ich in die Spoiler reingehe, klar sagen kann, um euch wirklich Bock auf diesen Film zu machen: ich behaupte einfach mal, dass ihr nichts Vergleichbares kennt wie diesen Film. Also ich glaube auch nicht, dass der Film euch großartig an andere Sachen erinnert. Natürlich gibt es gewisse Gedankenkonzepte, die man vielleicht irgendwo schon mal gesehen hat, aber die Art, wie dieser Film seine Geschichte präsentiert und was für eine Geschichte das auch wirklich ist, die er präsentiert, ist für mich bis heute einzigartig. Ich habe ihn eben jetzt erst wieder geguckt vor 2 Tagen. Und wie gesagt, der Film ist von 2004, er ist wirklich schon ein paar Jahre alt. Und bis heute muss ich sagen, der ist so gut gealtert, der hat nichts verloren an seiner Kreativität, an seiner Einzigartigkeit auch. Und das ist, ja, für mich einfach eine Riesenempfehlung. Also wirklich, wenn ihr auch nur ansatzweise Bock habt, mal was zu sehen, was anders ist als alles, was ihr sonst gesehen habt, dann guckt euch den Film an und gebt auch dieser Besetzung eine Chance, auch wenn ihr vielleicht zum Beispiel sagt, okay, Jim Carrey ist eigentlich nie mein Fall, ich mag seine Art von Humor nicht. Dann kann ich jetzt gleich eine Sache sagen: Jim Carrey spielt keine witzige Figur in diesem Film. Das ist auch keine Komödie im strengeren Sinne. Das ist eigentlich, ja, eben eine Love-Story oder beziehungsweise ein Beziehungsdrama eher. Und Jim Carrey spielt hier komplett gegen seinen normalen Typus. Er spielt einen zurückgenommenen Charakter. Er ist sehr ruhig und in sich ruhend und ja, wirkt eher ja, schmerzhaft berührt. Scheinbar hat ihn irgendwas sehr verletzt. Und so lernen wir eigentlich seine Figur, den Joel, kennen. Und Kate Winslet, die eigentlich sonst eher ja, besondere und erwachsene Figuren spielt, sie spielt eher so ein bisschen eine aufbrausende und alberne Figur. Und allein diese Mischung, dass diese Schauspieler so gegen ihren normalen Typus besetzt sind, das macht das auch schon einzigartig, aber es ist wirklich die ganze Erzählstruktur auf jeder Ebene und vor allem das Visuelle. Also Michel Gondry, werden jetzt viele auch nicht kennen, sein größter Mainstream-Hit war wahrscheinlich Be Kind, Rewind. Das war ein Film über zwei Typen, die einen Videostore haben, also die tatsächlich noch Videokassetten verleihen. Und ich muss jetzt selber gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau passiert, aber aus irgendeinem Grund werden all diese Videokassetten überspielt. Wahrscheinlich geht jemand mit einem Magnet durch oder was auch immer und alle Leihkassetten sind überspielt und sind kaputt. Und was die beiden dann machen ist, sich zu denken, okay, weißt du was, wir drehen all die Filme einfach selber neu, low budget. Und dann leihen sich die Leute halt die Version aus. Und dann drehen sie eine eigene Version von Ghostbusters und von König der Löwen und all das. Und ja, auch das klingt eher lustig und das ist tatsächlich auch eher eine Komödie. Die war sehr, sehr leicht, also da gibt es wirklich nicht viel Tiefgang und war jetzt auch nicht mein Favorite, war aber prominent auch besetzt mit Jack Black zum Beispiel. Und das war so, glaube ich, der Mainstream-Hit von ihm, insofern, dass er auch in alle Kinos kam. Und vergiss mal nicht, es ist 2004, es ist lange her, aber ich glaube auch, dass vergiss mal nicht, keinen großen Kino-Release bei uns hatte, soweit ich das in Erinnerung habe. Und bis heute ist es jetzt nicht ein Film, den man irgendwie alle zwei Sonntage auf Pro7 oder sonst wo erwischen kann, sondern es ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, aber wenn man ihn kennt, ist es natürlich ein Meisterwerk unter den Indie-Filmen, unter den besonderen Filmen, die vor allem ja, eine Thematik mal ganz anders anpacken und das tut dieser Film. Und damit komme ich jetzt zurück zur Handlung und muss dementsprechend auch weiter spoilern. Es geht eben darum, dass dieses Pärchen, Kate Winslet und Jim Carrey, scheinen sich getrennt zu haben, soweit bekommen wir das am Anfang vom Film mit. Und nicht nur, dass sie sich ja getrennt haben, sondern Kate Winslet geht zu Lacuna Incorporated, einer Firma, die tatsächlich Erinnerungen löschen kann. Man geht dorthin, man bringt alle Sachen mit, die einen an eine Person erinnern. Wirklich alles, jede Kleinigkeit, eine Tasse, was auch immer, jedes bisschen, jeden Brief, jede Nachricht, die man je von demjenigen bekommen hat. Das alles wird einem dort gezeigt und dann wird eine Art Karte erstellt, wie sie es im Film nennen. Eine emotionale und dann werden all diese emotionalen Erinnerungen werden gelöscht. Und nach dieser Prozedur weiß man nichts mehr von dieser Person. Sie ist einfach weg. Und man erinnert sich natürlich auch nicht mehr an den Eingriff. Also auch der wird gelöscht. Das heißt, man vergisst einfach komplett einen Menschen in seinem Leben und weiß nicht mal mehr, dass man ihn bewusst vergessen hat. Was natürlich Schwierigkeiten in sich birgt, wenn die andere Person das mitbekommt. Und denn so ist es nämlich dann auch. Joel, also Jim Carrey, sucht sie nochmal auf und will sich eigentlich mit ihr versöhnen und merkt, okay, wow, okay, die kennt mich ja gar nicht mehr. Was ist denn da los? Und bekommt dann eben über Umwege mit, was eigentlich passiert ist, was sie getan hat. Und dann ist er so verletzt, dass er sagt, gut, dann mache ich das auch. Was soll die Scheiße? Und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Also wenn ich so wenig hier bedeutet habe, dann lösche ich mich halt auch, dann lösche ich sie halt auch aus meinem Kopf, damit ich diesen Schmerz nicht spüren muss. Und genau das tut er. Und das ist eigentlich die Haupthandlung des Films dann. Wir sehen dann, wie diese Löschung wiederum bei Joel abgelaufen ist oder wie das abläuft. Und dieser ganze Film oder Großteile dieses Films spielen eigentlich im Unterbewusstsein und im Kopf und in den Erinnerungen von Joel. Und das ist, wenn ich so erzähle, glaube ich, schon einfach was, es ist auf jeden Fall was, wo man doch sagen muss, okay, wie sieht das denn aus? Also das würde ich gern sehen, wie ist das denn umgesetzt? Und glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht, wenn ihr es euch anguckt. Es ist so kreativ und so schön gemacht und eben so andersartig auch. Gerade wenn man an andere Filme denkt, die vielleicht teilweise in virtuellen Welten spielen, in Traumwelten und so. Vergiss mal nicht, Eternal Sunshine of the Spotless Mind hat eine ganz eigene visuelle Sprache da gefunden und es zieht sich auch durch alle Bereiche. Es ist auch der Soundtrack, das ist so ein schöner, poppiger Indie-Soundtrack, der auch unglaublich gut zu dieser melancholischen Stimmung passt. Während Joel durch sein Unterbewusstsein reist und die innere Erinnerungen gelöscht werden, wird er nämlich plötzlich, ja, er wird ein bisschen wach. Also eigentlich läuft die ganze Prozedur so ab, er soll sich nachts in seine Wohnung, soll er Tabletten nehmen, dann schläft er ein und dann kommen tatsächlich die Leute von Lacuna Incorporated in seine Wohnung und löschen alles, also schließen ihn an Maschinen an und machen das. Auch hier haben wir eine hochkarätige Besetzung. Also die Firma, die diese Erinnerungen löscht, da sind richtig bekannte Schauspieler auch dabei. Kirsten Dunst spielt die Rezeptionistin der Firma, Mark Ruffalo, für alle der unglaubliche Hulk. Das finde ich immer noch so lustig, weil die meisten ihn eigentlich nur aus Avengers und so kennen. Und Mark Ruffalo davor und auch jetzt wieder ganz viele besondere kleine Filme macht. Und das ist eigentlich ein Schauspieler, der überhaupt nicht im Mainstream eigentlich viele Filme macht, sondern der immer so ganz ja, besondere Filme sich aussucht und macht. Und wie, also auch ganz grundsätzlich, wenn ihr Mark Ruffalo mögt als Hulk, dann guckt euch andere Sachen von ihm an. Der macht so viel coolere Sachen als die Sachen bei Marvel. Und ja, dementsprechend, der spielt einen der Techniker, der eben das Ganze löschen soll. Der andere Techniker, es sind zwei, ist Elijah Wood. Frodo aus Herr der Ringe spielt hier tatsächlich mit. Und das kann ich gleich mal sagen, das war einer der wichtigsten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe während dem Film, weil mir das schon noch in Erinnerung war, aber nicht so deutlich wie jetzt, als ich den Film nochmal geguckt habe. Elijah Wood spielt den größten Creep ever. Er ist einer der unangenehmsten, gruseligsten Charaktere, die ich seit langem gesehen habe in dem Film. Und er ist locker in meiner Top 5, was die creepigen Figuren angeht. Warum das so ist, erkläre ich noch. Aber ja, diese zwei Techniker wollen eben eigentlich die Erinnerungen löschen. Das ist auch so abgesprochen. Das ist jetzt nicht irgendwie gegen Joels Willen. Das war alles so abgesprochen, dass sie das abends machen in seiner Wohnung. Und genau, während sie das aber eben tun, wird Joel plötzlich so halb, kommt er so halb zu Bewusstsein. Nicht wirklich, also er ist nicht wach. Er merkt nicht, was die wirklich machen. Also er sieht nicht die Techniker in seiner Wohnung. Aber in seinem Unterbewusstsein spürt er, wie die Erinnerungen gelöscht werden. Und das wird natürlich visualisiert, wie diese Erinnerungen langsam ja wirklich wegploppen und einfach weg sind. Und dann merkt Joel plötzlich, nach einigen Erinnerungen, merkt er möchte das eigentlich nicht. Er möchte Clementine nicht vergessen. Auch wenn die Sache vorbei ist, möchte er das mit sich tragen, die Erinnerungen, die er gemacht hat und die er erlebt hat mit ihr. Und das ist für mich auch der Punkt, warum das natürlich eine Love Story trotzdem ist und eine Liebesgeschichte und in diese Reihe reingekommen ist. Und eben auch der ausschlaggebende Punkt für diese Reihe, weil es eben eine ganz besondere Geschichte ist. Und ja, Joel versucht dann tatsächlich in seiner Erinnerung Clementine zu bewahren und zu schützen vor dem Löschvorgang. Und wie er das macht, ist eben, er versucht natürlich, Clementine irgendwo hinzubringen, wo, blöd gesagt, das Löschprogramm sie nicht sucht. Weil es wurde ja eine Karte erstellt von allen Erinnerungen mit Clementine und diese Erinnerungen werden einfach nach und nach abgefragt und gelöscht. Deswegen versucht er Clementine tatsächlich als physische Person, er redet dann auch mit ihr in seinen Erinnerungen, also mit Kate Winslet, und sagt ihr, hey komm, du, ich muss dich woanders hinbringen, irgendwo, wo sie dich nicht finden, wo ich dich behalten kann, wo du bleibst. Und das ist eben auch so unfassbar dann schön und kreativ gemacht, weil er sie zum Beispiel versucht, in seinen Kindheitserinnerungen zu verstecken. Und der Film spielt hier auch, also die Ausstattung und auch die Übergänge zwischen den einzelnen Erinnerungen zum Beispiel sind so schön gemacht. Also zum einen wacht er in einer Erinnerung, wacht er in seinem Bett auf, Joel, und weiß aber oder erinnert sich, weiß ich noch, jetzt kommt eigentlich die Erinnerung, wo wir uns am Strand kennengelernt haben und plötzlich ist in seiner Wohnung überall, liegt schon Sand wächst schon Gras, was so ein bisschen am Strand irgendwo da auch aufploppt. Und so sind die Übergänge gemacht. Das ist aber nicht animiert in den meisten Fällen, sondern es ist tatsächlich die Ausstattung. Also man füllt tatsächlich dann einfach einen Wohnraum mit Sand und das ist dementsprechend auch super gealtert. Das wirkt halt nicht blöd. Also generell die paar visuellen Effekte, die der Film hat, passen auch super rein und wirken überhaupt nicht alt, obwohl der Film von 2004 ist, weil man sie sehr dezent benutzt hat und das meiste versucht hat, eben praktisch zu lösen. Also tatsächlich im Raum in der Szene zu machen. Also es gibt auch eine Szene zum Beispiel, wo Joel in seine Kindheit zurückreist und er ist dann ganz klein und Kate Winslet ist immer noch sie selbst, weil sie in dieser Erinnerung eigentlich nicht existiert. Und die beiden sind in derselben Szene zu sehen, aber er ist halt ja eben maximal einen halben Meter groß und sie halt, keine Ahnung, wie groß Kate Winslet ist, 1,70 vielleicht, schieß mich tot. Und er versteckt sich unter einem Küchentisch und sie steht neben dem Küchentisch in voller Größe und das ist kein visueller Effekt, also kein Special Effekt am Computer, sondern das ist tatsächlich wie bei Herr der Ringe gelöst mit, ja, Forced Perspective nennt man das, also mit einer klaren, festen Perspektive, die Kamera auch nicht verlassen darf und dadurch wirkt es für uns so, als wenn sie unterschiedlich groß wären, aber eigentlich stehen sie im Raum ganz weit versetzt, also Joel steht, also Jim Carrey in dem Fall, steht sehr, sehr viel weiter hinten im Raum und für uns wirkt das nicht so, weil das halt die Tricktechnik ist, die hier benutzt wird. Eine erzwungene Perspektive, die wir nur auf die Szene haben. Und es wirkt jetzt irgendwie alles schon so wieder so technisch, worüber ich rede. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie kreativ dieser Film gemacht ist. Die ganze Geschichte, die wir erleben, also die ganze Beziehung, die gelöscht wird, wir erleben das alles komplett rückwärts. Also was wir als erstes sehen, ist tatsächlich ja das Ende der Beziehung, wie das zu Ende geht, wie sie sich das letzte Mal treffen und dann reisen wir mit Joel rückwärts in seine Erinnerungen bis zum Anfang der Beziehung. Und das ist auch einfach ein super kreativer und schöner Weg, ja, und es ist ein schönes Kommentar zu unserer echten Welt, auf das bezogen, was wir vielleicht nach einer Beziehung empfinden, erstmal Schmerz und auch Trauer und ja, Verlust und uns auch verletzt fühlen, je nachdem auch natürlich, was für eine Beziehung das war und wie das zu Ende gegangen ist. Aber dass das nicht unbedingt, es kommt natürlich darauf an, was der Grund für ein Beziehungsende ist. Und da gibt es natürlich auch sehr toxische Gründe, die natürlich überhaupt nicht das Positive ja, überschatten können. Aber ja, wenn man eigentlich sich einfach nur entliebt, mal blöd formuliert, und einfach auseinandergeht, dann denkt man vielleicht auch manchmal, okay, da war es das überhaupt wert und das hat alles, das tut jetzt alles so weh und ah Mann, ich will das nie wieder empfinden, glaube ich, ist eine ganz gängige Reaktion bei vielen Menschen. Ich will nie wieder so verletzt werden. Aber wenn man dann so ein bisschen Abstand bekommt und auch zurückblickt darauf, was man bekommen hat und was für schöne Erinnerungen man hat, die sind ja meistens für sich genommen trotzdem, waren es dir ja wert, erlebt zu haben. Und die werden auch nicht geschmälert durch das, wie es am Ende ausgegangen ist. Und so funktioniert das Leben ja auch nicht. Wir können uns nicht entscheiden dafür, nie Schmerz zu empfinden und deswegen einfach nie was zu versuchen und nie etwas zu empfinden. Sondern das muss trotzdem sein und wir müssen da trotzdem durch. Und es tut weh und vielleicht tut es auch für immer ein bisschen weh. Und man trägt auch diesen Schmerz immer mit sich mit. Aber man muss sich auch daran erinnern, dass man ja genauso auch die schönen Dinge immer mit sich trägt. Und das ist so ein bisschen die Aussage auch dieses Films. Denn während Joel eben so versucht, Clementine zu retten, wird das auch visuell um ihn herum dargestellt. Also sie laufen durch eine Straße und plötzlich verschwinden alle Beschriftungen an den Häuserwänden, an den Shops, an denen sie vorbeifahren, an den Straßenschildern. Plötzlich ist alles leer. Und diese Leere, die da dargestellt wird, die soll ja eigentlich von dieser Firma als was Schönes dargestellt werden, als bereichernd, dass man diese negativen Erinnerungen vergisst. Und vielleicht wäre es schön bei anderen Themen, vielleicht tatsächlich echte traumatisierende Ereignisse, keine Ahnung, was einem passiert ist, ein Überfall oder was auch immer. Vielleicht wäre es da tatsächlich schön, das aus seinem Leben streichen zu können, weil man vielleicht dann damit, ja, man erst dann es hinter sich lassen kann. Aber gerade bei Liebesbeziehungen ist es ja ganz oft so, wenn sie eben nicht einen außergewöhnlich toxischen Grund hatten für das Ende, dann ist es ja oft so, dass es einen eigentlich bereichert hat. Auch der Schmerz, auch das Negative daran. Und dass es wichtig ist trotzdem. Und ja, wie gesagt, dieser Film ist dementsprechend für mich außergewöhnlich schön gemacht. Auch die Darbietungen, die schauspielerischen, sind großartig. Kate Winslet hat damals auch tatsächlich, war für den Golden Globe und für einen Oscar nominiert für ihre Rolle. Und das Schöne ist bei ihr nämlich auch, sie spielt, anfangs denkt man, sie spielt so ein bisschen ein Klischee. Und es ist super schön, wie dieser Film auch das, ja, widerlegt. Denn wenn man Kate Winslet sieht, sie hat bunt gefärbte Haare in dem Film und sieht sehr klassisch alternativ, sage ich mal, aus. Und die Haarfarbe wechselt immer wieder. Also wer zum Beispiel Scott Pilgrim kennt, erinnert sich sofort an diesen Trope vielleicht, an diese Figur. Und die hat auch einen festen Namen bekommen, im Englischen zumindest. Es ist wirklich das Klischee des Manic Pixie Dream Girl. Und das sind so klassisch die Frauentypen, die außergewöhnlich sind, die speziell sind und ungewöhnlich und die dementsprechend das Leben des männlichen Protagonisten bereichern, indem sie ihn aus seiner Komfortzone werfen. Und ich habe auch schon Filme in dieser Reihe gehabt, wo genau dieses Klischee vorkommt. Und ich sage nicht, dass dieses Klischee nicht trotzdem auch mal schön ist und dass es nicht trotzdem auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber es ist schön, wie Vergissmeinnicht ganz bewusst sich dem letzten Endes widersetzt. Denn Kate Winslet wäre eigentlich genau das. Sie ist total extrovertiert und extrem. Und in den ersten Szenen könnte man sogar meinen, sie ist anstrengend und sie ist irgendwie eine totale Psychobraut. Im Nachhinein macht das dann alles Sinn, was wir sehen, wenn man genau aufpasst. Aber letzten Endes gibt dieser Film zum Beispiel Kate Winslet auch eine Szene, wo sie ganz klar sagt, sorry, ich bin nicht hier, um dein Leben zu retten, um dein Leben toller zu machen und schöner zu machen, sondern ich bin einfach nur ein ganz normaler Mensch, ich habe auch meine Probleme und versuche halt irgendwie glücklich zu sein. Und das ist für mich eine ganz wichtige Szene, dass man das trotzdem auch etabliert, dass auch das bei Beziehungen, glaube ich, ganz oft das Problem ist, dass man in einem Partner jemanden sucht, der einen vervollständigt, der einem selber ein besseres Leben gibt, der einen irgendwie glücklich macht, weil man es selber nicht ist. Und das, ich kenne dieses Verlangen und man denkt, man will das so haben und das fühlt sich auch sicher eine Zeit lang gut an. Aber letzten Endes ist das keine gesunde Dynamik und aus solchen Gründen vor allem sollte man auch keine Beziehung beginnen oder sich auf jemanden einlassen, weil man nur denkt, okay, ja, die Person macht mich jetzt glücklich und die füllt jetzt die Lücke, die ich irgendwie spüre oder empfinde. Es wäre halt gesünder, diese Lücke selber nachzuspüren und selber erstmal wieder zum Glück zu finden und mit sich selber wieder zufrieden zu sein. Und dann kann man ja auf jemand anderen projizieren und kann versuchen, mit jemandem noch glücklicher zu werden, meinetwegen, wenn man es mal so platt formuliert. Also hier an der Stelle auch tolle Lebenstipps vom Toffer-Offer. Das ist natürlich etwas, wie ich gesagt habe, das ist eine sehr persönliche Reihe für mich. Und das sind auch Sachen, das sind Filme vor allem, wo ich selber auch reflektiere über Dinge in meinem Leben und Sachen, die mir passiert sind. Und ich glaube aber, dass sie eine universelle Sprache gefunden haben und dass sie ja für viele, glaube ich, diese Messages enthalten und dass man das auch da drin erkennen kann. Selbst wenn man nicht die konkrete Situation ja erlebt hat, das sind ja ganz oft jetzt auch Filme gewesen, die abseits der eigenen Lebensrealität sind. Es gibt keinen Dienst, der uns Erinnerungen löschen lässt. Aber das, was durch diese fantastische Grundkonzeption erzählt wird, das ist halt dementsprechend trotzdem, birgt einen Kern Wahrheit in sich. Und das ist bei all diesen Filmen meistens so. Und sie sprechen natürlich auch die unterschiedlichen Aspekte von Liebe an. Also das hier ist eben eine Geschichte, die erstmal trauriger wirkt, weil wir ja wissen, okay, hier ist eine Beziehung zu Ende gegangen und wir erleben jetzt eigentlich nur im Nachhinein, wie diese Beziehung ablief. Und trotzdem liegt daran ganz viel Romantik trotzdem und ganz viel Schönheit, dass wir das eben rückwärts auch vor allem erleben und dann zum Anfang zurückgehen. Und ja, wie gesagt, das ist so unfassbar kreativ gemacht. Gerade das Löschen dieser Erinnerungen ist sehr interessant umgesetzt. Also der Ton wird zum Beispiel an manchen Stellen schlechter. Manchmal wird der Ton auch asynchron. Also eine Figur redet und ja, der Ton ist versetzt, was einen zuerst mal super triggert oder zumindest mich, weil ich mir erstmal dachte, wow, was ist los, ist die Blu-ray kaputt? Weil ich tatsächlich vergessen hatte, dass das ganz bewusst in dem Film so eingebaut ist und dass das so gehört. Und ja, daran merkt man einfach, wie der Film ist so kreativ, dass er an manchen Stellen einen wirklich überrascht noch und wirklich noch Sachen macht, die man noch nie gesehen hat. Und es sind auch oft ganz dezente Dinge. Also wenn Clementine und Joel unterhalten sich auch mal ganz in Ruhe in einer Szene und es ist nicht diese Hetzjagd, wo man versucht, ja, vor der Löschung davonzukommen, blöd gesagt. Und sie stehen in der Bücherei und es wird immer hin und her geschnitten zwischen dem, was sie sagt, was er sagt. Und im Hintergrund stehen all diese Bücher in dieser Bücherei. Und wer aufpasst, nach und nach merkt, dass im Hintergrund plötzlich alle Buchrücken weiß werden. Und irgendwann stehen sie nur noch in einem Raum, wo alle Buchrücken halt weiß sind. Und das, diese kleinen Sachen, wo man einfach merkt, hier ist so viel Liebe zum Detail auch. Und hier wird diese Geschichte und auch dieser emotionale Kern dessen, was passiert, wird auf allen Ebenen erzählt. Sowohl im Dialog, in der Art der Schauspielerei, wie die das spielen, aber eben auch in der Ausstattung, in der Musik auch. Also auch der Soundtrack ist an manchen Stellen brüchig und sprunghaft, so eben, als wenn da Sachen fehlen würden. Und ja, es ist für mich wirklich ein Gesamtkunstwerk auf jeder Ebene und dementsprechend eine der ja, strengsten, größten Empfehlungen, die ich wahrscheinlich jemals ausgesprochen habe. Aber gerade weil sie eben auf allen Ebenen so stark stattfindet. Und ja, wie gesagt, für mich natürlich auch ein Film, der mich trotzdem auch persönlich angesprochen hat. Also eine der ersten Szenen, in der Joel auf Kate Winslet trifft und sie ihm eigentlich nur zulächelt, ganz freundlich, ganz normal. Und dann, wir hören auch immer wieder Joels Monolog am Anfang, wir hören so, was er denkt. Und er sagt ganz am Anfang dann gleich, als das passiert, nickt er zurück und innerlich denkt er, okay, why do I fall in love with every woman who shows me the least bit of attention? Und das ist, ich weiß nicht, ob das für Leute weird ist oder nicht, aber ich habe mich in der Situation auch sofort wiedergefunden. Es ist, manchmal hat man solche Tage und ist total bescheuert drauf und denkt sich nur, weil jemand einem zulächelt, denkt man so, hä, was heißt das jetzt? Und das, so denkt man nicht immer, aber all diese kleinen schwachen Momente, vor allem ist der Film auch an der Stelle so super persönlich, obwohl er ja versucht, eine universelle Geschichte für viele Zuschauer zu erzählen. Auch die Erinnerungen von Joel, die wir teilweise erleben, man muss sie selber nicht genauso erlebt haben, aber trotzdem sprechen sie doch irgendwas Persönliches an. Und das, ja, das ist einfach auch ungewöhnlich, gerade fürs Hollywood-Kino. Und es ist ja trotzdem irgendwo ein Film, der ja in einem gewissen System produziert wurde, allein schon durch die Schauspieler. Es sind einfach sehr bekannte Hollywood-Schauspieler. Und trotzdem traut sich der Film auch Szenen und ja, Dinge zu sagen und anzusprechen, die eben ein bisschen unangenehm manchmal sind oder die auch sehr intim sind und die alle in diesem, ja, anfangs eher, ja, irgendwie absurden Konzept stecken. Und ja, das ist für mich einfach, ja, einfach ein riesen Pluspunkt, muss man einfach sagen. Das, wie gesagt, zieht sich dann durch mit dem Schnitt und der Ausstattung, die Übergänge zwischen den Szenen, dass man da eben teilweise eben durch die Erinnerungen schon kleine Aspekte aus der nächsten Szene in der vorherigen aufgreift, eben wie der Sand, der im Schlafzimmer dann liegt, weil in der nächsten Szene sind wir am Strand und so weiter und so fort. Das ist für mich einfach super stark. Und es gibt aber noch eine zweite Handlung, die ich ganz kurz angeschnitten habe, und zwar die Mitarbeiter von Lacuna Incorporated. Und zwar gibt es auch da eben diese Story, dass Mark Ruffalo eigentlich mit Kirsten Dunst was am Laufen hat und sie kommt abends dann auch vorbei, als sie die Löschung bei Joel durchziehen. Und auch da gibt es dann eine ganz andere, weirde Geschichte, die noch parallel dazu läuft. Und zwar habe ich ja gesagt, Elijah Wood ist ein richtiger Creep. Er ist eben der Assistent so von Mark Ruffalo. Die beiden führen eigentlich die Löschung durch und Kirsten Dunst kommt dann nur zu Besuch, weil sie eigentlich was mit Mark Ruffalo hat und da eben ja, vorbeischauen wollte. Die wollten was trinken. Die nehmen den Job auch nicht so ernst. Die machen das alles sehr larifari. Und ja, wir bekommen dann mit, dass Elijah Wood sich tatsächlich als Clementine die Prozedur über sich ergehen hat lassen oder durchgezogen hat, dass er sich an sie rangemacht hat. Er hat nämlich all die Erinnerungen, die sie ja bringen musste zu Joel, die hat er einfach aufgehoben. Und aus diesen Erinnerungen heraus weiß er jetzt natürlich, ja, was sie für ein Mensch ist teilweise, weiß, was sie mag und versucht, sich an sie ranzumachen im echten Leben. Und das ist so fucking creepy einfach und so unangenehm. Und ich glaube, wofür seine Figur steht und das, was er tut. Also zum einen denkt man, okay, was soll das eigentlich für ein weirder Typ sein und was soll das hier? Das passt ja gar nicht zu der Love Story, aber eigentlich passt es doch sehr gut. Denn was Elijah Woods Figur, ich glaube Patrick heißt er, was er nämlich hier versucht ist, aus dem Stand heraus, einfach als Kickstarter, versucht er, eine romantische, intensive und intime Beziehung zu einem Menschen aufzubauen und will das scheinbar einfach instant haben. Und es wird nicht 100% genau beleuchtet, sondern es bleibt ein bisschen interpretativ. Aber so wie ich es immer gesehen habe, ist, dass er eigentlich ja etwas sucht, was viele Menschen suchen und viele Menschen wollen, diese Glückseligkeit spüren und diese Nähe zu jemand anderem. aber man will sie so ein bisschen erzwingen und man will sie beschleunigen und man will das so instant haben. Und leider funktioniert es halt oft so nicht. Und manchmal hat man diesen unfassbaren Draht von Anfang an zueinander und das ist unglaublich schön. Aber man kann halt auch nicht einfach etwas nachjagen, was man nicht wirklich empfindet. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende daran, dass es nicht so wirkt, als wenn er wirklich so stark für Kate Winslets Figur, für Clementine empfinden würde, sondern dass Elijah Wood, a.k.a. Patrick, dass er eigentlich nur glaubt, er will das und er versucht wahrscheinlich etwas nachzujagen, das wir alle kennen, aus was oft in Literatur, in Musik eben und auch in Filmen immer wieder thematisiert wird. Die perfekte Love Story und diese totale Intimität und dieses totale Verstandensein. Aber es funktioniert natürlich nicht, denn alles, was er tut, ist die Erinnerung, die sie mit jemand anderem erlebt hat, an die sie sich eben nicht mehr erinnert. Ja, die versucht er eben zu rekapitulieren und versucht die ja nochmal aufzuwärmen. Aber es wirkt natürlich nicht genauso, weil es nicht diese Zeit hat und nicht diese Intensität, die über eine Zeit aufgebaut wurde. Eben die Insider, die kleinen Sachen zwischendurch, die man eben nicht einfach nur so abspulen kann und abspielen kann. Und dementsprechend, ja, funktioniert das natürlich nicht. Aber er will genau das. Und ich glaube, das ist auch eben so ein bisschen die Botschaft an der Stelle für diesen Subplot, für diese Nebengeschichte, dass man das nicht erzwingen kann und dass man nicht, ja, auch nicht glauben sollte, dass es das Richtige ist, einfach nur so etwas zu wollen und es deswegen zu jagen. Denn ja, meistens tut man sich damit keinen Gefallen und findet es genau deswegen nicht, weil man kann so einen Prozess nicht beschleunigen, sondern es muss halt einfach von selber kommen. Und das mag auch manchmal bitter sein, wenn man gerade wirklich danach sucht und sagt, okay, mir fehlt das. Aber ja, man muss es dann doch trotzdem akzeptieren, dass es eben nicht eine Bestellung ist, die man da macht. Man kann nicht einfach diese emotionale Bindung zu einem Menschen erzwingen und aufbauen, nur weil man es gerade möchte oder weil man glaubt, man braucht es. Vor allem nicht in dem Fall ist es halt super creepy, weil er ja ganz persönliche, intime Dinge, die er über sie weiß, von der sie aber nicht weiß, dass er sie weiß, ja, dementsprechend, dass er die benutzt, um sich ihr zu nähern, das ist halt auch unfassbar creepy und macht ihn halt auch echt zu einem kompletten Psychopathen irgendwo auch an einer gewissen Stelle. Ja, und natürlich kommen wir dann letzten Endes auch zum Ende dieser beiden Stories, denn in dieser einen Geschichte mit Joel und Clementine lernen wir natürlich, dass Joel merkt, okay, er möchte diese Erinnerung mit Clementine bewahren, er möchte sie nicht verlieren. Auch wenn es schlecht ausgegangen ist, möchte er trotzdem die positiven Sachen behalten. Und am Ende des Films merken wir ja, dass dieser Film nicht ganz chronologisch erzählt wurde. Also ich hoffe, man merkt es vorher. Eigentlich finde ich, ist es relativ schnell klar. Und wir haben aber natürlich noch diese Subgeschichte mit den Mitarbeitern von Lacuna Incorporated. Das Ganze eskaliert nämlich dann ja noch mehr, sodass ja dadurch, dass Joel sich ja tatsächlich der Löschung entzieht und tatsächlich ja von der Erinnerungskarte verschwindet und die Mitarbeiter ihn nicht mehr finden und dementsprechend auch nicht mehr Clementine finden, um ihre ganzen Erinnerungen bei Joel zu löschen. Dadurch müssen sie natürlich dann ihren Chef rufen, den Dr. Miswiak, glaube ich, heißt er. Tom Wilkinson, auch ein bekannter Schauspieler, der zum Beispiel bei Batman Begins auch dabei war. Und der spielt eben so den älteren Doktor, der eben das Ganze dann reparieren muss. Und der kommt dann auch vorbei. Und wir merken eigentlich relativ schnell, dass Kirsten Dunst, obwohl sie eigentlich eben mit Mark Ruffalo zusammen ist, wir merken sofort, okay, sie hat einen krassen Crush auf diesen älteren Arzt und liebt ihn scheinbar über alles und vergöttert ihn für seine Intelligenz und alles. Und dann bekommen wir ja auch raus, dass auch da schon mal was gelaufen ist. Und ja, man sich da scheinbar einvernehmlich dazu entschieden hat, diese Erinnerung zu löschen, dass sie das nicht mehr weiß. Dadurch konnte sie natürlich dann auch weiter bei dieser Firma arbeiten. Es war dann nicht zu schmerzhaft, jeden Tag diesen Arzt zu sehen. Und natürlich kommt das wieder hoch, denn diese Erinnerungen und auch diese Gefühle, die sind trotzdem irgendwo noch da und diese Gefühle entfalten sich von Neuem und Kirsten Dunsts Figur Mary kann gar nicht anders, als sich wieder in diesen Arzt zu verlieben und dadurch parallelisiert sich diese Geschichte auch mit der von Clementine und Joel am Ende, denn am Ende, als die beiden dann auch wissen, dass sie ihre Erinnerungen gelöscht haben und das alles rausbekommen, entscheiden sie sich ja doch nochmal dafür, es zu versuchen. Das ist wahrscheinlich ja, am ehesten dieser Happy-End-Ansatz, den der Film dann doch irgendwo hat und sagt, hey, oh schön, die beiden versuchen es nochmal. Aber der Film macht auch kein Geheimnis daraus, ganz klar zu sagen, hey, wahrscheinlich werden wir uns wieder irgendwann ankotzen. Und irgendwann haben wir keinen Bock mehr aufeinander und irgendwann nervt mich deine Langweiligkeit und irgendwann nervt dich meine Sprunghaftigkeit und dann verläuft es doch alles wieder im Sande. Aber sie entscheiden sich trotzdem dafür, das nochmal zu erleben, weil sie jetzt wissen, okay, diese Erinnerungen, an die sie ja nicht mehr haben, die waren vielleicht doch schön genug und man spürt ja doch diese Chemie zwischen den beiden. Und sie entscheiden sich nochmal dafür, das nochmal zu erleben. Und wir wissen nicht, wie es dann weitergeht und ob das tatsächlich funktioniert und vielleicht sogar diesmal besser hält oder länger hält oder vielleicht auch für immer hält, weil sie jetzt sich bewusster mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten auseinandergesetzt haben und wissen, was sie selber nicht geben konnten oder wissen auch vielleicht, was sie anders machen müssen beim nächsten Mal. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, sagt der Film eben, hey, wir können nicht ändern und wir können nicht, ja, verdrängen, was wir fühlen, und wir müssen uns dem auch stellen. Und wenn es schmerzhaft auch ist und letzten Endes vielleicht nicht zu dem führt, was wir wollten, und ja, wir vielleicht nicht am Ende bekommen, was wir wollten, dann ist es trotzdem wichtiger vielleicht dazu, zu sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich muss das jetzt trotzdem durchleben und muss mich da trotzdem den ganzen stellen, und ich muss auch diese Fehler dann halt einfach nochmal machen, denn sie gehören auch irgendwo dazu. Also ja, wir können sie nicht einfach ausblenden, und der Schmerz überwiegt eben nicht die Freude, die man vorher empfindet. Und ja, das ist, glaube ich, so die entscheidende Botschaft am Ende von Vergissmeinnicht. Und für mich eben wirklich ein unglaublich schöner Film in dem Sinne. Er ist unglaublich kreativ und ja, tatsächlich auch beim ersten Gucken insofern spannend, weil man eben auch gar nicht vorhersehen kann, wo dieser Film hingeht und was die nächste Szene ist und was als nächstes kommt, weil wir eben den Großteil der Geschichte in Erinnerungen verbringen. Und ja, in Erinnerungen oder in Träumen, ja, es ist die einzige Grenze, die einzige Vorstellungskraft oder das Einzige, woran sich Joel erinnern kann. Und ja, dementsprechend erleben wir da eine sehr bunte Reise durch sein Inneres und durch seine Gefühlswelt. Und ja, dementsprechend fand ich, der Film hat für mich ganz viel Persönliches angesprochen, und ich glaube, dass es nicht nur mir so ging. Der Film wurde stark dafür gefeiert. Das Drehbuch ist von Charlie Kaufman, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Charlie Kaufman ist auch jemand, der bis heute Filme macht, teilweise jetzt auch selber als Regisseur. Und all seine Geschichten sind unfassbar kreativ. Dieses Drehbuch wurde auch in den Himmel gelobt als eines der besten, kreativsten Drehbücher überhaupt, weil es eben so ein völlig anders eine Geschichte erzählt. Und das machen alle Geschichten von Charlie Kaufman. Also hier auch nochmal eine klare Empfehlung generell für seine Filme. Sein neuester Film ist auf Netflix, I'm Thinking of Ending Things, der tatsächlich auch über das Ende einer Beziehung geht und das ebenfalls ganz abstrakt und absurd auch erzählt und dahingehend auch sich sehr stark irgendwo mit Vergissmeinnicht reimt, nur dass Vergissmeinnicht eben ja 16 Jahre vorher rauskam. Und ja, ist generell ein Typ, der sich viel mit dem Unterbewusstsein des Menschen beschäftigt in seinen Filmen, auch Being John Malkovich, großartiger Film. Und ja, das auch nochmal am Rande noch ein paar Empfehlungen mit rausgeworfen. Aber wirklich, Leute, wenn ihr auch nur ansatzweise Bock darauf habt, selbst wenn ihr es wisst, es ist auch nicht wichtig, an der Stelle, glaube ich, zu wissen, wie es ausgeht. Insofern, dass dieser Film einen emotionalen Kern hat. Und dieser emotionale Kern bleibt bestehen. Der blieb auch für mich bestehen, obwohl ich den Film schon mehrmals gesehen hatte. Und trotzdem hat er mich am Ende wieder so auf eine schöne Art und Weise berührt. Und er hat nicht einfach nur ein trauriges Ende, weil man vielleicht denkt, oh, jetzt die beiden versuchen es zwar wieder, aber eigentlich wissen wir ja schon, dass das nicht funktionieren kann. Sondern er hat trotzdem eine hoffnungsvolle Stimmung am Ende und ja, am ehesten vielleicht so eine Mischung zwischen traurig und froh. Also es ist klassisch diese Melancholie, die dieser Film anspricht, was ja der Kern von Erinnerungen ist. So. Und wir verklären Sachen auch im Nachhinein oft, das kann schon auch sein. Aber in jedem Fall, die meisten Sachen sind es ja doch wert, erlebt worden zu sein. Und mit diesem ganzen pathetischen und philosophischen Aspekt hier beende ich jetzt auch diese Ausgabe vom Toffer Podcast. Ich hoffe, ihr habt wirklich Bock bekommen, und ich hoffe wirklich, dass ihr euch Vergissmeinnicht anschaut. Wenn ihr das tut, freue ich mich natürlich auch über Feedback. Also ich freue mich tatsächlich auch, wenn ich weiß, ob Leute das gucken und wie der Film bei euch dann auch angekommen ist. Also an der Stelle auch mal rufe ich ein bisschen zur Interaktion tatsächlich auf. Also lasst es mich gerne wissen, auf welchen Kanälen auch immer. Dementsprechend, das war's vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.